make fun of ya. Hamburg, das gefällt, Nazi-Schwein, du bist kein Held. Dein Selbstmord am Fahrrad erziehen, außerdem ist Hunger ziehen, den Junkies Black Metal zu geben. Hoch soll die Menschenrechte leben. Zum Glück gibt es da einen Mann wie ich, die kaum beschreiben kann. Voller Wut und Tatendrang kämpft er gegen das Böse an. Ja, also, wir wollen was zu finden, zerrecht das Image scheiße.